Macht kann nur durch Macht gebrochen werden. Nur in militärisch nicht besetzten Ländern können politische Systeme über abzuhaltende Wahlen beseitigt oder schlechte Verhältnisse korrigiert werden. Der Weg, den zum Beispiel Adolf Hitler mit der NSDAP über freie Wahlen für seinen Kampf gewählt und der zum 30.01.1933 geführt hat, war nach 1945 nicht mehr möglich. Das sei deutschen Patrioten wohlwollend gesagt, die glauben, einen ähnlichen Weg heute noch beschreiten zu können. Eine völlig veränderte Lage erfordert, um die Not zu wenden, völlig andere Strategien. In jedem besetzten Land sind die Parlamente, die Parteien mit ihren Wahlen, wie die Politiker, den Besatzern und ihren Panzern unterstellt und nicht umgekehrt. Wie die Geschichte lehrt, fanden sich zu allen Zeiten und in jedem besetzten Volk Kollaborateure und Vaterlandsverräter zur Genüge, die die Interessen der jeweiligen Besatzer oder Sieger vertraten. Jeweils zum Nachteil des eigenen Volkes. Die extrem hohen Abgeordneten-Diäten sind nichts weiter als der moderne Judaslohn zu zahlen von dem unterdrückten und steuerlich ausgebeuteten Volk. 80-90% Wahlbeteiligung haucht den Strohpuppen der Besatzer Leben ein und gibt ihnen ein rosiges, aber dennoch gekünsteltes Aussehen. Der höhnische Dank an den Wähler, Verschleuderung der Steuermilliarden im In- und Ausland. In dieser Situation ist Zurückhaltung von jedem Wahlgang und vor den Wahlverlockungen jeder Partei höchstes Gebot. Merke, Wahlbleistifte sind keine panzerbrechenden Waffen. Denn militärische Macht kann nur durch militärische Macht gebrochen werden. Vor 2000 Jahren war die Situation sehr ähnlich. Römische Legionen standen auf germanischem Boden. Hermann der Cherusker hat wahrlich keinen Bleistift gezückt für ein Wahlkreuzchen auf einem Fetzen Papier, sondern das Schwert gezogen, um die Legionen des Varus vernichtend zu schlagen. Heil Hermann! Die auf Besatzungsgeheiß zwangsdemokratisierten Deutschen handeln unter fernhypnotischer Wirkung nach dem Motto: Wähle deine Feinde und Besatzer. Die frühere christlich-sklavische Parole hieß: Liebe deine Feinde, tue Gutes denen, die dich hassen. Das volksschädliche Grundgesetz. Das BRD-Regime hat zwar ein Verfassungsgericht mit Verfassungsrichtern und einen dem Stasi der DDR ähnelnden Verfassungsschutz, aber keine Verfassung, sondern lediglich ein von den alliierten Gewahrsamsmächten genehmigtes Grundgesetz, das einerseits so volksschädlich und andererseits so illegal ist wie das Regime selbst. Dieses Grundgesetz, wie zum Hohn am 8. Mai 1949, dem 4. Jahrestag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, von einem sogenannten Parlamentarischen Rat angenommen, also nicht vom Volk, und am 23. Mai 1949, dem 4. Jahrestag der Verhaftung der letzten Reichsregierung Dönitz, von diesem Rat lediglich dem Volk verkündet, ist die Grundlage, auf der ab diesem Zeitpunkt erzwungenermaßen das politische Leben wie auch die abgehaltenen Wahlen abgewickelt werden müssen. Die westlichen Besatzungsmächte, die auf die Beratungen des Parlamentarischen Rates intensiv eingewirkt hatten, genehmigten das Grundgesetz mit Schreiben vom 12. Mai 1949 mit einer Reihe von Vorbehalten, die sich insbesondere auf den Vorrang des Besatzungsstatus und auf die Rechtsstellung Berlins bezogen, heißt es unter Grundgesetz in Meyers großen Taschenlexikon, Ausgabe 1983. Den Japanern erging es fast ähnlich. Ihnen wurde von US-General MacArthur 1946 eine Friedensverfassung aufgedrückt. Siehe DPA-Bericht vom 17.11.1986, US-General diktierte die Verfassung. Obwohl Japan mit Vertrag vom 8.9.1951 einen Frieden erhielt, blieben sie bis heute an diese Ami-Verfassung gebunden, haben also noch keine volle Souveränität. Vor jeder illegalen Wahl und vor jeder Wahlbeteiligung, von der wir dringend abraten, sollte sich jeder Deutsche darüber im Klaren sein, welche im Grundgesetz festgelegten Vorbedingungen an seine Stimmabgabe gekoppelt sind. Entgegen der Wahlpropaganda gewissenloser und egoistischer Parteipolitiker sind die Wahlen nicht frei, weil sie erstens unter anhaltender Besatzungssituation veranstaltet werden, wie wir schon sagten, und weil zweitens an die Wahlen verschiedene im Grundgesetz festgeschriebene Vorbedingungen geknüpft sind. Ich will mich hier auf einige wenige Beispiele beschränken. Grundgesetz Artikel 16.2. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Durch die regelmäßig hohen Wahlbeteiligungen hat sich das von Politikern und den Medien irregeführte Volk zurzeit zu diesen illegalen Gesetzen bekannt und damit der Ausländerüberflutung fremdartiger Menschen über den Trick Asylrecht Tür und Tor geöffnet. Bekanntlich haben die hereinströmenden Ausländer und Asylanten hier 3 bis 5 Jahre Arbeitsverbot. Mindestens für diesen Zeitraum, wenn nicht länger, muss der steuerzahlende Teil des deutschen Volkes für die sozialen Lasten, für den Lebensunterhalt dieses artfremden Millionenheeres aufkommen. Für die nicht zu brechende Wahlbesessenheit der Deutschen eine indirekte Strafe. Wir sollten uns keine Illusionen darüber machen, für wen dieser besatzungsdemokratische Behördenapparat zu arbeiten hat. Jedenfalls kaum für die Lebensinteressen des deutschen Volkes. Dennoch wollen wir mal der zuständigen Behörde, Zoll oder Grenzschutz, wohlwollend unterstellen, sie sei von guten Kräften geführt, sei selbst allmählich der extremen Überfremdung überdrüssig und beabsichtige, die Grenzen dicht zu machen. Aber dazu hätte sie bei der derzeitigen hohen Wahlbeteiligung für das Asylrecht, für die sonstige Ausländerüberflutung, nicht die geringste Chance. Denn in demokratischen Systemen ist niemals die Vernunft das oberste Prinzip, sondern die Mehrheit einer bewusst irregeführten breiten Volksschicht. Um diese demokratische Mehrheit kommt auch keine Behörde umhin. Darum merke, eine Änderung muss auch hier vom Volk ausgehen. Grundgesetz Artikel 116.2. Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, Juden, Zigeuner, Neger usw. so weiter, entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert. Nun wissen wir aber, nicht allein durch das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.07.1973, dass das Deutsche Reich fortbesteht, damit seine Symbole, seine Hoheitszeichen und seine Gesetze. Speziell dieser Grundgesetz Artikel 116 ist ganz offensichtlich gegen verschiedene von der Reichsregierung erlassene Gesetze gerichtet, die noch bestehen. Wie zum Beispiel gegen die Gesetze vom 7. April, 22., 28. und 29. September 1933, 12. März und 23. Juni 1934, 21. Mai 1935 mit Ergänzung vom 26. Mai 1936, 22. Februar 1936, 26. Januar 1937, 1. Januar und 20. Februar, 28. März, 26. April, 7. Mai, 14. und 20. Juni, 6. und 25. Juli, 30. November und 3. Dezember 1938. Sie alle beinhalten die Einschränkungen der Rechte der Juden und anderer artfremder Menschen. Vor allem aber ist der Artikel 116 gegen das Nürnberger Gesetz vom 15. September 1935 gerichtet. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Es wurde 1935 auf dem Reichsparteitag der Freiheit in Nürnberg, daher der Name, dem deutschen Volk feierlich übergeben. Die Schlussworte des Führers an die Abgeordneten des Reichstages nach der einstimmigen Annahme des Gesetzes waren die folgenden: